yeah, Bruder. Okay. Das ist für ein straight to the level. Komm mal runter, du doof. Du schuldest mir ein 2 du Fixer, wo bleibst du? Mein Baby braucht kein G, er ein Mann, der sie liebt. Genauso Brenner braucht kein Bier, er eine Therapie. Nabil M braucht ein Beat, gestandener Mann redet hier. Wenn mein Sohn sich etwas wünscht, träum ich nicht, ich reagier. Vögel können davon fliegen, Bonzen auch Passagier. Luxusleben, Privatjet, während ich auf dem Asphalt friere. Was ich hab, sind meine Hosts, die straight bleiben zu mir. Was ich brauch, ein Haus und Boot, damit ich Hasche schmuggel hier. Freunde kommen, Freunde gehen, Freunde gibt es nicht im Game. Genau wie Bräute, alles Groupies, die Schwanz lutschen extrem. Du suchst Bezeichnung für mein Flow, nenn es Creme de la Creme. Die Bezeichnung meiner Crew, Assassin, Kerosin in den Wehen. Eure Tage sind zu kurz, damit ich von Dirk live erzähl. Scheißegal, wie lange wir uns kennen, wenn du mich fix gibst auf die Zähne. Ruhig zähle nur auf mich und meine Fam. Auf ein paar H-O-M-I-E's und scharfen Waffen, Bro. Du bist mein H-O-M-I-E, dann mit dir mein letzten J-O-I-N-T. Gib ein Fick drauf auf wie Bros'n, Bruder. Mit dir hab ich ein Dirk in my life. Fick die Cops, gib mir die Drugs, let's get high. Bro, du bist mein H-O-M-I-A. Dann mit dir meinen letzten J-O-I-N-T. Gib ein Fick drauf auf für Bros'n, Bruder. Mit dir hab ich ein Dirk in my life. Fick die Cops, gib mir die Drugs, let's get high. Get high. Spit! Diese Dinger für die Jungs, mit denen ich down bin. Sie sind gute Jungs, fuck auch wenn sie laut sind. Sie stehen hinter mir, ich rhyme für dich, mein Bruder. Doch du bist kalt zu mir, guck wie auf weißem Puder. Du bist mein Dog for life, ich geb mein Wort, ich bleib. Ich würde killen für dich, Homes, Mann, ich hoffe du weißt. Und alles was ich mache, ist indirekt für dich. Fick dein es ist indirekt ne Bitch. Ich geb indirekt nen Fick. Ich sag inshallah, alles kommt zusammen. Und mein Hoama grüßt Chewy allesamt. Ich würde schießen auf die Noten, die euch stressen, sagt Bescheid. Und ich komm mit ner Uzi, die sie plättet. Und ich sag, fick die Welt, Gardesch, wir sind eh allein. Uns soll keiner hinterher, wenn wir gehen, ist leid. Wir sind Sterne, die vom Himmel fallen. Glaub mir, Chico, Gott sieht unsere Taten, doch wir trotzdem unsere Liebe teilen. Du bist mein H-O-M-I-A, dann mit dir meinen letzten J-O-I-N-T. Kipp ein Fick drauf auf wie Bros'n, Bruder. Mit dir hab ich ein Dirk in my life. Fick die Cops, gib mir die Drugs, let's get high. Bro, du bist mein H-O-M-I-A, dann mit dir meinen letzten J-O-I-N-T. Kipp ein Fick drauf auf wie Bros'n, Bruder. Mit dir hab ich ein Dirk in my life. Fick die Cops, gib mir die Drugs, let's get high. Gott beschütze deinen Arsch, du bist mein Soulboy, mein Homeboy. Mein Leben ohne deine Kraft wär Lowboy, fast Showboy. Ist du die Zeit an uns vorbeiziehen, doch ein Team. Es braucht nicht lange für den einen Dream, noch ein Ziel. Ein Spiel, eine Season und wir sind dann aus dem Miesen. Doch du bist mein Ein und Alles, auch wenn die Welt verbrannt ist. Kämpf für dich wie Genghis Khan, bis wir in den Himmel fahren. Stan und Nolle durch dick und dünn, durch dich weiß ich wer ich bin. Eine Seele, ein Herz, deine Vene, mein Schmerz. Bis zu unserem letzten Tag widme ich dir mein Vers. Ich bitte um dir meinen Dank auszudrücken. Nur Gott weiß, welche Pläne uns drücken. Hyäne sich bücken, glaub, es gibt keinen wie du. Wir bleiben Clan wie Wu. Du bist mein Sahbi, bist mein Elbi, Mann, der einzig Schuh. Selbst wenn mein Atem meine Brust verlässt, bist du Familie und mein einzig Crew, mein Manifest. Yeah. Bro, du bist mein H-O-M-I-A, dann mit dir meinen letzten J-O-I-N-T. Kipp ein Fick drauf auf wie Bros'n, Bruder. Mit dir hab ich ein Dirk in my life. Fick die Cops, gib mir die Drugs, let's get high.